ich seh dich, ach du für den eine Lehre. Wenn du sagst, dein Leben hat uns so eine Zeit, gibst du dich schon hin, in jungen Jahren. Was ist mit deinem Streben nachgewinnen? Zeit ist kostbar, du musst sie ehren. Das Leben vergeht, doch regelslos. Die Freunde der Treue, keine Werte, fehlen in dieser Zeit, wir schwindeln und Trost. Lerne dich zu wehren, vielleicht ist doch nicht zu spät. Dreh dich um und blicke zurück, bevor die Zeit vergeht. Stolz geboren auf die Leiter tragen, ist das der Grund für deinen Niedergang? Hast du nicht vergessen, die schönen Tage? Stehst du mit dem Rücken an der Wand? Wir sind nicht viele und die Zeit werden härter. Siehst du den Wein, nicht ins Gesicht, über die schlimmsten Träume, sind das Ende. Sagen wir nicht daran, dass alles zerbricht. Die schönen Stunden haben wir gemeinsam verlegt. Fliegen wir zwar nach Hause, bevor der Weg sich dreht. Schlag zurück! Mit leeren Augen sind dir einiges Sachen verleiht. Dafür habe ich versucht, dir das Beste zu geben. Doch was siehst du in Einsamkeit? Deine Ziele, die du lebst, sind versenkt zu geblieben. Die wurden verloren, wie solltest du da rauf? Versenkst du deinen Erinnerungen? Wie schön die Zeit, wie das Ganze war. Alles endet einmal, meist ist ohne Hoffnung und Glück. Ich kann nicht viel auf den Dinge geben, nur Schlag zurück! Für die Spur, denn du hast heute Schlag zurück! Ich setze was du hast für deine Ideale. Schlag zurück! Für die Spur, denn du hast heute Schlag zurück! Ich setze was du hast für deine Ideale. Schlag zurück! Schlag zurück! Dankeschön! Ey Leute, wir sind ja nicht beim Fußball. Macht mal ein bisschen Stimmung hier. Und boxt euch nicht untereinander. Einer! Wir geben niemals auf. Das machen wir. Okay, das nächste Lied ist gegen diesen ganzen roten Abschaum, der unsere Straßen unsicher macht. Unsere Bonzen da oben, die Politiker, sie labern. Wir werden die Schuldigen für den Hass und für die Gewalt. Doch alleine sind es die Roten schuld. Und darum habe ich die Schnauze voll. Mir stinkt's. Deshalb singen wir alle zusammen.